Erst da viel Zeit verging. Gott gab Israel Ruhe vor Feinden. Josua war nun sehr alt. 2. Josua rief alle Anführer von Israel. Er sagte, ich bin jetzt alt. 3. Ihr habt gesehen, was Gott getan hat. Gott hat für euch gekämpft. 4. Ich habe das Land verteilt. Es reicht vom Jordan bis zum Meer. 5. Gott wird die anderen Völker wegjagen. Ihr werdet ihr Land bekommen. 6. Seid stark. Haltet euch an die Regeln von Moses. Geht nicht davon weg. 7. Geht nicht zu den anderen Völkern. Betet ihre Götter nicht an. 8. Bleibt bei eurem Gott. Das habt ihr bisher gut gemacht. 9. Gott hat große Völker weggejagt. Niemand konnte gegen euch gewinnen. 10. Einer von euch besiegt 1000 Feinde. Gott kämpft für euch. 11. Passt gut auf euch auf. Liebt euren Gott von ganzem Herzen. 12. Geht nicht weg von Gott. Heiratet keine Menschen aus anderen Völkern. 13. Gott jagt die Feinde dann nicht mehr weg. Ihr werdet das gute Land verlieren. 14. Ich werde bald sterben. Gott hält alle seine Versprechen. Alles wurde wahr. 15. Gott hat Gutes getan. Er kann aber auch das Land wegnehmen. Seid treu. 16. Haltet euch an Gottes Regeln. Dient keinen anderen Göttern. Gott wird sonst sehr böse.